Was ist das Sakrileg? Das Sakrileg ist die Entweihung eines Ortes, einer Person oder einer Sache, welche Gott geweiht und zu seinem heiligen Dienst bestimmt ist. Ja. Verschiedene Arten von Sakrilegen, eben Orte, Kirchen, Kapellen, Personen, gottgeweihte Personen, Papst, Bischof, Kleriker und so weiter. Wenn man sich dafür geschlagen hat, ist die Exkommunikation drauf gestanden. Einer Sache, heilige Sachen, Sakramente vor allem, aber auch sonst geweihte Dinge. Alle Dinge, die Gott geweiht und zum Heiligen Dienst Gottes bestimmt sind.